werden. Sie wissen nicht wohin, sie wissen nicht wohin, sie wissen nicht wohin, mit dem's gehen. Sie wissen schon, dass sich ihre Arbeit lohnt. Sie wissen schon, dass sich ihre Arbeit lohnt. Sozialarbeiter haben schwer, sie leben ja vom Hartz IV. Sozialarbeiter haben es nicht einfach, sie müssen was tun. Aber dagegen sind sie meist immun. Ja, Sozialarbeiter. Sozialarbeiter. Das ist der Sozialarbeiter Bus. Der Sozialarbeiter sitzt auf einer Bank. Oh mein Gott, er ist ja ziemlich krank. Der Sozialarbeiter zählt das Tagegeld und fühlt sich total wild. Der Sozialarbeiter macht nicht nur und füttert auch keine Kuh. Noch nicht, denn er ist allein. Er ist ja auch ein armes Schwein. Der Sozialarbeiter geht in die Taverne, in den irischen. Ja, da ist er in der Luft. Da sitzt er noch einen Luft. Nun, der weiß er ja den Luft. So, erzähl. Sozialarbeiter machen ihre Arbeit pünktlich, aber niemals mündlich, zwinker, zwinker. Aber sie wissen ganz genau, kleine, dünne Frau mit geilem Körperbau, ja das kann nochmal straflich werden, bei Himmel und auf Erden. Ja, der Sozialarbeiter küsst sich gerne an die Füße, denn er tritt drauf. Der Sozialarbeiter ist mehr gefragt als gestern. Frag mal seine Schwestern. Ist der Sozialarbeiter Blues? Der Sozialarbeiter ist bedrückt, weil sich keiner nach ihm rückt. Und weil er immer so beschwert, wird er auch nie geehrt. Dann wird er selber zum Sozialfall. Aber mit einem kleinen, wunderschweren Knall. Ich weiß es nicht, wie es ist. Ich habe ihn nach dem zweiten Semester voll vergessen. Der Sozialarbeiter kennt keine schlechten Menschen. Das ist nur der Staat, der macht die Menschen schlecht. Drum muss man sich auch rächen und nicht mehr involvieren, sich nicht mehr für die Menschen interessieren. Nein,